Kater mit dem schönen Namen Freddy. Immer wenn der Mond scheint, singt der Freddy just like Eddie. Und kann der Axel, wenn der Mond scheint, niemals ruhig schlafen. Und drum setzt er den Freddy aus am Niederhafen. Doch der Kater kam zurück, schon gleich am nächsten Tag. Ja, der Kater kam zurück, weil der Axel gerne mag. Oft gab mir Axel seinen Kater und eine Flasche Chloroform. Zu mir, ich kann's nicht, bring doch du ihn um. Ich tat ihm den Gefallen, doch bereue ich es sehr. Ich lag ohnmächtig am Boden und die Flasche, die war leer. Doch der Kater kam zurück, schon gleich am nächsten Tag. Ja, der Kater kam zurück. Flogen beide zu der NASA USA, wo schon öfter mal ein vierbeiner Testpilot war. Mit einer Rakete fliegt der Freddy dann ins Weltall raus. Und als der Funkkontakt abbricht, ist mit Freddy aus. Beach. Und der Kater kommt zurück.